WDR 5. Neugier genügt. Spitzenvolleyball in der Maracanã-Signo-Halle in Rio de Janeiro. Serbien und Frankreich stehen sich im Finale der Weltliga gegenüber. Die runde Sporthalle gleich neben dem legendären Maracanã-Stadion ist gut gefüllt, obwohl es Gastgeber Brasilien nicht ins Finale geschafft hat. Frankreich gewinnt das Finale in der Maracanã-Signo-Halle. Das Turnier der weltbesten Volleyballmannschaften ist zugleich der erste Test für die Olympischen Spiele in Rio im August kommenden Jahres. In der Maracanã-Signo-Halle werden die Volleyballer um Medaillen kämpfen. Die Cariocas, die Bewohner aus Rio, bekommen einen ersten Vorgeschmack auf Olympia in ihrer Stadt. Ich finde es klasse hier, alles ist gut ausgeschildert, das gefällt mir. Brasilien ist bereit, tolle Olympische Spiele zu veranstalten. Für Volleyball ist alles vorbereitet, ansonsten ist Rio noch nicht so weit. Bei der Infrastruktur, bei den Straßen, beim Transport, da muss noch viel getan werden. Aber hier im Maracanã-Signo steht alles. Fast 6 Jahren, am 2. Oktober 2009, war es der damalige IOC-Präsident Jacques Rogge, der in Kopenhagen den Umschlag öffnete und das Geheimnis lüftete, welche Stadt Olympia 2016 ausrichten würde. I have the honor to announce that the Games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro. Grenzenloser Jubel bei der brasilianischen Delegation in Kopenhagen, grenzenloser Jubel in der brasilianischen Metropole am Zuckerhut. Zehntausende hatten sich an der Copacabana, dem legendären Stadtstrand in Rio de Janeiro, versammelt und bejubelten stundenlang die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees. Rio de Janeiro hatte sich gegen Chicago, Tokio und im letzten Wahlgang gegen das favorisierte Madrid durchgesetzt. Brasilien steige aus der Zweitklassigkeit auf, jubelte freudentrunken der damalige Staatspräsident Lula da Silva. Und er darf sie veranstalten, Eduardo Paes, der Bürgermeister von Rio de Janeiro. In dem kleinen Saal in einem Luxushotel an der Copacabana ist kaum Platz für die vielen Medienvertreter. Paes soll wieder einmal darlegen, wie der aktuelle Stand der Vorbereitungen ist. Die Medien haben ihn zuletzt nicht gerade freundlich behandelt. Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele gleicht die Stadt einer Großbaustelle. Die Kriminalität ist zuletzt wieder angestiegen. Von Olympiastimmung gar Vorfreude, keine Spur. Doch das soll sich ändern. Bürgermeister Eduardo Paes will mit und durch Olympia Rio de Janeiro ein neues Gesicht geben. Und er hat ein Vorbild. Mein Modell ist Barcelona. Ich habe mit dem Bürgermeister von Barcelona gesprochen und er sagte mir, es gibt 2 Arten von Olympia. Es gibt Spiele, die eine Stadt benutzen und es gibt Städte, die die Spiele benutzen. Barcelona nutzte die Olympischen Spiele, um sich zu verändern. Und das war von Anfang an mein Mantra. Ich werde Olympia dazu nutzen, diese Stadt zu verändern. Nirgends in Rio de Janeiro ist die Veränderung größer und sichtbarer als in der alten Hafengegend im Stadtzentrum. Hier entsteht Porto Maravilla, übersetzt der Wunderhafen. In den vergangenen 40 Jahren hat der Hafen einen steten Niedergang erlebt. Über 1 Million Quadratmeter Wohn- und Büroflächen stehen derzeit leer. Viele historische Gebäude sind vom Verfall bedroht. Kriminalität und Prostitution gaben noch bis vor kurzem in der Hafengegend den Ton an. Die Cariocas mieden das Viertel. Der Umbau vom Porto Maravilla soll diesen Niedergang beenden. Die marode, auf Stelzen gebaute Stadtautobahn Perimetral, die wie eine Ader den Hafen durchzog, wurde abgerissen und durch Tunnel ersetzt. Bürotürme, Restaurants und Piers für Unterhaltung und Vergnügen entstehen. Ein Milliardenprojekt, das schon jetzt ganz oben auf der Wunschliste internationaler Investoren steht. Sogar US-Magnat Donald Trump investiert in das neue Rio. Alberto Gomez Silva ist der Geschäftsführer des Unternehmens, das für den luxuriösen Umbau des alten Zentrums verantwortlich zeichnet. Embora seja uma intervenção urbana, pelo que a gente tem notícia, seguramente no Brasil é a maior em curso. Dies ist mit rund 5 Millionen Quadratmetern das größte urbane Bauprojekt Brasiliens, eines der größten weltweit. Aber da man immer auf Rio sieht, besonders jetzt vor Olympia, bekommt die Stadt natürlich viel Aufmerksamkeit. Wir glauben, dass man die positiven Effekte der Umgestaltung der Hafengegend schon im Olympiajahr spüren wird. Einige Projekte werden dann auch schon fertig sein. Aber der eigentliche Effekt wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Und dann könnte Porto Maravilha als mutiges Beispiel für andere Städte dienen, nicht nur in Brasilien, sondern auf der ganzen Welt. Experiência poder servir de referência, de inspiração para outras cidades no Brasil e em outros lugares por aí. Porto Maravilha, der neue Wunderhafen, hat mit den Olympischen Spielen nur am Rande zu tun. Das einzige direkt mit Olympia verbundene Projekt hier ist der Bau einer Straße, die vom Busbahnhof zum Flughafen führt und die Olympiatouristen rasch aus dem Zentrum führen soll. Doch ohne die Olympischen Spiele gäbe es Porto Maravilha nicht. Der Olympiazuschlag hat den Wunderhafen erst möglich gemacht. Porto Maravilha wurde im selben Jahr konzipiert, als auch der Zuschlag für die Olympischen Spiele erfolgte, also 2009. Das war ein glücklicher Zufall, denn die Stadt steht im Blickpunkt und das macht es einfacher, Dinge durchzusetzen. Oft fragen die Menschen nach dem Erbe, das Olympia hinterlassen wird. Porto Maravilha ist ein solches Erbe. Und es ist gut, dass wir durch die Olympischen Spiele den Druck haben, wichtige Bauten fertigzustellen, um die Olympia-Besucher zu empfangen. Wer zu den Olympischen Spielen nach Rio kommt, wird eine andere Stadt kennenlernen. Umgerechnet knapp 3 Milliarden Euro soll die Neugestaltung von Porto Maravilha kosten. Geplant ist, 700 Kilometer neue Wasser-, Abwasser-, Stromgas- und Telekommunikationsleitungen zu verlegen und 4 Kilometer Straßentunnel zu bauen. Dazu kommen rund 650.000 Quadratmeter neue Gehwege, 17 Kilometer Radwege und 3 neue Kläranlagen. Vorgesehen ist auch, allein im Hafengelände 70 Kilometer des Straßennetzes vollständig zu sanieren. Und 15.000 neue Bäume will Bürgermeister Eduardo Paes pflanzen. Das soll den Grünanteil in Porto Maravilha um das 5-fache anheben. Und wo sollen die Menschen bleiben, die heute in dieser Gegend leben? Zum Beispiel die im nahegelegenen Morro da Providencia, der ältesten Favela Brasiliens. In diesem armen Viertel sind wegen Porto Maravilha viele Häuser vom Abriss bedroht. Der Soziologe Ignacio Cano aus Rio de Janeiro warnt. Durch dieses Projekt soll das heruntergekommene Zentrum Rios wieder neu belebt werden. Und zwar mit Hilfe einer Wertsteigerung der Immobilien in dieser Region. Aber es besteht die Gefahr, dass die Menschen, die dort leben, vertrieben werden. Zwar diskutieren die Politiker darüber, wie man die Anwohner in Porto Maravilha halten kann, aber das Entwicklungsmodell geht in eine andere Richtung. Die Marktgesetze sorgen dafür, dass die Menschen verdrängt werden. Und wer raus muss, der bekommt leider nicht genug Geld, um sich eine gleichwertige neue Wohnung zu kaufen. Die meisten sind dann gezwungen, in die entlegene Peripherie zu ziehen. Ein Schicksal, das auch vielen Bewohnern der Villa Autodromo in Barra da Tijuca blüht. Die kleine Favela liegt unmittelbar neben dem Gelände, auf dem gerade der Olympische Park entsteht. Die Kräne der Bauarbeiter sind nur einen Steinwurf entfernt. Doch die Bewohner des armen Viertels haben mit Olympia nichts am Hut. Sie sind wütend, verzweifelt und verletzt. Maria da Penhas Gesicht ist blutüberströmt. Ich war auf dem Weg zu meinem Nachbarn, um ihn zu verteidigen. Sie wollten seine Familie mit 2 Kindern und einem Rentner mit Gewalt rausschmeißen. Sie haben ihnen nicht mal Zeit gegeben, um ihre Sachen rauszuschaffen. Das wird einfach mit Gewalt gelöst. Wir haben eine Menschenkette um das Haus gebildet, um die Polizei zu stoppen. Doch die Einheit rückte vor und einer hat mir mit einem Schlagstock ins Gesicht geschlagen. Wie feige! Sie haben auf alle eingeknüppelt. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Vor der Fußball-WM im vergangenen Jahr wurden in allen 12 WM-Austragungsorten Bewohner der Favelas enteignet. Sie mussten innerhalb weniger Tage ihre Häuser verlassen, verloren ihr Hab und Gut, standen auf der Straße. Jetzt, vor den Olympischen Spielen, ist es nicht anders. Die Bewohner der Villa Autodromo im Bachata Tichuca wehren sich. Vor Jahren wurden ihnen die Grundstücke per Erbpacht für 99 Jahre überschrieben. Doch Rios Stadtspitze kümmert das wenig. Die Favela stört bei dem Hochglanz-Event Olympische Spiele. Der Soziologe Lukas Faulhaber dokumentiert seit Jahren die Enteignungen und Räumungen vor Olympia. Er kennt die Gewalt, mit der die Stadt vorgeht. Sie kommen einfach und markieren die Häuser mit einer Nummer, ohne zu fragen, ob man denn aus dem eigenen Haus raus will. Sie setzen die Leute auf die Straße, ohne dass jemand überhaupt das Projekt erklärt. Sie räumen die Häuser, obwohl es gegenteilige Gerichtsbeschlüsse gibt. Sie fahren einfach mit einem Bulldozer in die Siedlung rein und machen alles platt. Baja da Tijuca im Westen der Stadt ist die Boomregion in Rio. Nirgends wächst Rio schneller. Baja verfügt über riesige Gebiete, auf denen bis vor kurzem nur Fischer- und Armensiedlungen, die Favelas, standen. Auf der Suche nach neuem Bauland wurden zuletzt viele der Sumpfgebiete trockengelegt. Am wertvollsten sind dabei die Grundstücke entlang des 18 Kilometer langen Strandes. Hier entstehen Luxuswohnanlagen mit Apartments, für die Millionensummen gezahlt werden. Hier lebt Rios neue Oberschicht. Viele nennen Baja auch das Miami der Cariocas. Da stören die ungeliebten Nachbarn in den Favelas. Deshalb sollen sie weg. Die Bewohner der angrenzenden Favelas haben keine Lobby, aber sie kämpfen. In der Villa Autodromo hilft ihnen ein Bürgeranwalt. João Helvesio de Carvalho hat sofort bei einer Richterin gegen die gewaltsame Räumung der Häuser protestiert und vorerst einen Teilerfolg errungen. So wie das hier gemacht wird, ist das illegal. Deshalb hat ein Gericht die Räumung gerade eben erst einmal gestoppt. Das heißt aber nicht, dass die Familie damit aus der Sache raus ist. Sie werden noch lange kämpfen müssen, um dieses Problem zu lösen. An diesem Tag haben die Favela-Bewohner noch einmal Glück gehabt. Die schwer bewaffnete Spezialeinheit zieht ab. Aber sie wird zurückkehren, das ist sicher. Vielleicht ist das nur ein Tagessieg, aber sie werden uns ertragen müssen, denn wir Arbeiter sind keine Vagabunden. Wir sind Brasilianer und haben ein Recht auf dieses Stück Land. Die Stadt kann nicht einfach hier ankommen und uns Arbeiter verprügeln. Die Olympischen Spiele, die werden eine riesige Enttäuschung, wie schon die WM. Das Land ist korrupt. Sie enteignen Armensiedlungen und benutzen die Olympischen Spiele dabei als Vorwand. 38 Milliarden Reais, rund 10 Milliarden Euro werden die Spiele am Zuckerhut verschlingen. In 5 Zonen im Großraum Rio werden sie hauptsächlich stattfinden. Im Baja da Tijuca im Westen der Stadt, in Deodoro im Norden, an der Copacabana und im Stadtteil Maracana. Dazu kommen noch die Guanabara-Bucht, wo die Segelwettbewerbe stattfinden sollen. Diese malerische Bucht, eingerahmt von fantastischen Bergen, birgt allerdings ein Problem, das schon seit dem Olympiazuschlag 2009 für Ärger sorgt und an dem sich auch bis zu den Spielen nichts ändern dürfte. Mario Moscatelli stapft in Gummistiefeln durch den Uferbereich. Tote Tiere, Plastikmüll, TV-Geräte, Sofas, Schuhe, Wasserkessel schwimmen im Wasser. Das Gewässer stinkt bestialisch wie eine Kloake. Moscatelli, ein renommierter Biologe und Ökologe, verzieht das Gesicht. Nein, das ist kein Wasser, das ist eine Jauchegrube. Nur bei Hochwasser wird die Wasserqualität besser. Dann kommt etwas Sauerstoff in das Wasser der Bucht. Aber sie ist immer noch so verschmutzt wie am Tag der Olympiavergabe 2009. Die Behörden hatten auch nie wirklich vor, etwas dagegen zu tun. Fast alle Flüsse in der Bucht sind tot. Riesige Mengen an Müll schwimmen darin. Die Behörden haben nur ein wenig Make-up aufgetragen. Allerdings ein Make-up von schlechtester Qualität. Mario Moscatelli kennt die Guanabara-Bucht wie kein Zweiter. Jahrelang hat er ganz in der Nähe versucht, Mangroven aufzuforsten, um die Gewässer auf natürliche Weise zu reinigen. Ohne Erfolg. Zu groß ist die Müllmenge und zu verseucht sind die Zuflüsse, die in die Bucht strömen. Und hier sollen in einem Jahr Olympiasportler um Medaillen kämpfen. Mario Moscatelli sorgt sich um die Athleten. Zuletzt fand man hier angeblich eine Superbakterie aus Krankenhausabfällen. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann garantieren, dass man Hepatitis bekommt, wenn man hier ins Wasser fällt. Oder Magenprobleme, Hautausschläge. Aber das ist ja auch logisch. Das Wasser hier ist eine Latrine. Wir bewegen uns auf ein großes Umweltfiasko bei Olympia zu. Nach Jahren der Dekadenz, des sichtbaren Verfalls, nimmt die Stadt die Olympischen Spiele als Katalysator, um sich zu erneuern. Mancherorts wird das gut gelingen, an anderen Stellen weniger gut. Es wird Enttäuschungen geben, das weiß auch Bürgermeister Eduardo Paes. Doch für ihn zählen der Wille, der Ehrgeiz und der Mut. All das lässt er sich nicht absprechen, der Kritik zum Trotz. Überall in der Stadt sind Veränderungen sichtbar. Die erhöhte Stadtautobahn Perimetral ist weg. Dieses Monstrum hat die Stadt von der Guanabara-Bucht getrennt. Die starke Verschmutzung des Wassers rührt sicher daher. Die Cariocas konnten ihre Bucht gar nicht mehr sehen. Sie war ihnen daher auch gar nicht mehr wichtig. Die Stadt steht vor Schwierigkeiten und überwindet Hindernisse, die enorm sind. Wir tun, was möglich ist angesichts dieser Probleme. Am geringsten spürbar sind die Probleme von Rio gewöhnlich an der Copacabana, dem berühmtesten Strand der Welt. Jeden Tag tummeln sich hier tausende Badegäste und Sonnenanbeter. Der Strand ist nicht ein Teil, sondern der Mittelpunkt des Lebens der Cariocas. Manche Abschnitte sind wie Flirtmeilen. Hier ahlen sich die Schönen und die Suchenden. Es ist aber auch die größte Freisportanlage Rios. Im Sand und auf der Promenade traben die Jogger. Andere stählen sich an den zahlreichen Trimgeräten. Und überall wird Beachvolleyball gespielt. Was ist das? In einem Jahr bei Olympia werden hier auch die Beachvolleyball-Wettbewerbe stattfinden. Jackie Silva freut sich schon jetzt auf das Spektakel an diesem legendären Strand. Foi o cenário do voleibol de praia. Então é uma praia muito importante, onde começou o voleibol de praia no Rio de Janeiro. An der Copacabana wurde schon immer Beachvolleyball gespielt. Hier wurde dieser Sport geboren. Überall stehen Netze. Und wenn man über Rio spricht, denkt man sofort an die Copacabana. Bei den Wettkämpfen hier sind die Beachvolleyballkarten immer als erstes verkauft. Es wird immer viel gefeiert. Die Atmosphäre ist einzigartig. Brasilien wird bei Olympia sicher gut abschneiden, ins Finale kommen. É uma atmosfera muito de festa, né? Com certeza que o Brasil vai desempenhar bem, né? Vai estar nas finais. Jackie Silva muss es wissen. Sie ist die erste Frau, die für Brasilien olympisches Gold holte. 1996 bei den Spielen in Atlanta im Beachvolleyball. Jackie Silva geriet vor 6 Jahren, als Rio zum Austragungsort gewählt wurde, schier aus dem Häuschen. Olympische Spiele im eigenen Land, in ihrer Heimatstadt. Doch ein Jahr vor den Wettbewerben klingt sie alles andere als enthusiastisch. Trotz aller Veränderungen in der Stadt, irgendwie hätten Brasilien und Rio eine Chance verpasst, meint sie. Essa época deveria ser uma época muito mais feliz, assim, né? Mas o Brasil não passa por uma boa fase. Das müsste jetzt eigentlich eine Zeit mit mehr Vorfreude sein. Aber Brasilien macht gerade keine gute Zeit durch. Der Sport steht nicht im Mittelpunkt. Es geht viel mehr um Wirtschaft, um Inflation, um Kriminalität. Das geht leider in die falsche Richtung. Es müsste viel mehr über Sport geredet werden. Na contramão do que deveria estar acontecendo realmente o Brasil, sabe, falando mais do Sport. Informationen zu allen WDR 5 Podcast Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.